Fick den Nazi-Mathe-Lehrer aus der achten. Der Bastard sagt, ich hab nichts auf dem Kasten. Die Bonzenkinder um mich rum waren Spasten. Mein Abi besser als sie alle dachten. Yeah, jetzt ein Exekutier, weg betoniert. Ring frei, bring's frei wie ein FedEx-Kurier. Hol mir die Kohle per PayPal. Komm mit Basie, doch Spieger kein Baseball. Chainsaw für dich, Gaylord. Ey yo, bin auf Achse wie ein Skateboard. Extremsport, wenn ich auf Volleyballer. Verpiss dich, du Volleyballer. Alaba shit kick, ich sag alle nix. Bevor ich die Bitch in die Sackhalle schick. Wenn ich mich bei einem kreativen Lock befinden würde, dann nur wenn ich eine gottverdammte Malerin fick. Poetischer Proletiker, für die Haysticker und Akademiker. Steh mir im Weg und du Fakeless erlegt, weil ich Gegner zersäge, du Ey-Stricher. Was los, red ich kantonesisch. Du machst Tango-Training, ich als Rambo-mäßig. Ich ficke die Fernsehgartenflows, bringe die Sterberaten hoch. Lasse die Fäuste widersprechen, wie gebärdisch machen Pros. No more Mr. Nice Guy. Basie aus dem Fenster, jetzt ist Drive-By. Ich hab lang genug gesagt, es wird schon gut gehen. Doch heute will ich nur noch deren Blut sehen. Ich hol mir alle Dinge, die mir zustehen. Jetzt verhandel ich nicht mehr mit denen, sondern nur noch mit dem Basie. Mit dem Basie. Mit dem Basie. Mit dem Basie. Nur noch mit dem Basie. Mit dem Basie, mit dem Basie, mit dem Basie. Du willst Gott und die Welt ficken? Geh du Opfer dich selbst ficken? Oder geh mal dein Safe flicken? Ignoranter als Mel Gibson. Ich sag nicht, dass ich mit Ballermann schieß. Töte ich alternativ mit dem Adana-Spieß. Ich eliminiere die Bazillen, die ihr rappen. Denn die Crews sind nicht im Bilde, so wie Kamerateams. Benebe mal wieder den Schädel mit Kusch. Schlag diese Szene mit dem Basie kaputt. Wir sind die Boys, aktiviere die Käufer mal wie die Gewerkschaft der Edelfischzucht. Du Wolfgang, mach nicht auf Wolfgang. Mit T-Shirt von Kultbands. Ich bin niemand, um sie wieder rot, wie Chicago Bulls Fans. Habe dumme Sprüche wie Geburtstagskarten. Für Rapper mit der Aura von paar Wurstsalat. Die Busse sollten besser alle Burka tragen. Auf ihren Tourplakaten. Du hast Punchlines, bist der Beste im Landkreis. Wieso sind die Rap Genius Texte von dir dann nur ganz weiß? Du Mannsweil, mein Hobby Schlachten. Ich baller Blei auf die Spasten. Durchlöcher die Köpfe, verkaufe sie später als Eishockey-Masken. No more Mr. Nice Guy. Basie aus dem Fenster, jetzt ist Drive-By. Ich hab lang genug gesagt, es wird schon gut gehen. Doch heute will ich nur noch deren Blut sehen. Ich hol mir alle Dinge, die mir zustehen. Jetzt verhandel ich nicht mehr mit denen, sondern nur noch mit dem Basie. Mit dem Basie. Mit dem Basie. Mit dem Basie, nur noch mit dem Basie. Mit dem Basie, mit dem Basie, mit dem Basie.